Hallo? Hallo, ich bin's. Ah ja. Es ist unerträglich. Ich war gerade einkaufen. Aha. Der Weihnachtsterror. Es ist nicht zu ertragen. Weihnachten steht vor der Tür und nervt komplett. Ich wurde in 2 Stunden von 5 Weihnachtsmännern belästigt. Ja. Überall Weihnachtsbäume, Lichterketten, Schränke. Ah, was kann man da machen? Eigentlich nur dürfte Musik spielen, oder? Genau, mach mal einen anderen Sender rein. Nee, machen wir nicht. Das klingt mir aber noch zu weihnachtlich, dieses Country-Zeugs. Das bloße einfach, die einfache, bloße einfache Verweigerung, das leer negative, bloße sich entziehen, ist natürlich auch irgendwie scheiße. Wieso denn? Es gibt doch noch genügend andere Feiertage, auf die man sich beziehen kann. Welche denn? Ja, weiß ich jetzt auch nicht genau welche. Siehste, hab ich mir doch gedacht. Na, und dann erfindet man sich eben welche, wenn man nicht auf Weihnachten angewiesen sein will. Ach so. Irgendwelche persönlichen Feiertage. Ja, ja, klar, natürlich sogar. Irgendwelche Feiertage, die man erfunden hat, wo man sagt, ey, ich hab auch meine 5 Feiertage im Jahr, ich brauche Weihnachten nicht. Ich würde jetzt sofort einen spontan erfinden. Du bist ein Feiertagserfinder? Klar, ich sage einfach, heute ist der Anti-Country-Feiertag. Was ist denn der Anti-Country-Feiertag? Naja, der Tag, an dem man sich bewusst macht, dass es auch ohne Country-Musik geht. Das finde ich überhaupt ja nicht schön. Wieso denn? Das finde ich definitiv nicht schön. Dann nehmen wir eben den 27. Dezember, der Tag, an dem Weihnachten gleichzeitig am nächsten und am weitesten entfernt ist. Aber der wär dann doch sehr weihnachtsbezogen, oder? Naja. Das wäre eher so ein Weihnachten-Erholfeiertag. Man könnte die Wintersonnenwende feiern. Am 21. Dezember, da werden die Tage immer länger, mehr Sonnenstunden. Diese leichten Gemüter, die sich irgendwie durch jedes Wölkchen in ihrem Glück trüben lassen. Man könnte auch den 12. Mai als Feiertag nehmen. Da war im Jahr 381 nach Christus das erste Konzil von Konstantinopel. Du bist aber offensichtlich nicht in der, also ganz offensichtlich nicht in der Lage, a-kirchliche Feiertage zu etablieren. Und wenn ich den 5. Dezember als Werner-Heisenberg-Tag vorschlage? Oh, das ist doch aber auch kein richtiger Feiertag, sage mal. Mann, bist du pingelig, was Feiertage angeht. Ich glaube, es hat geklingelt. Na, dann geh halt ran. Hallo? Ach schön, ich bin's, Bernd. Nein. Doch. Bernd. Ich bin hier gerade in Berlin. Was machst du denn hier in Berlin? Na, wat wohl? Party. Party? So sieht's aus, eine Drei-Mann-Party. Was für eine Party? Eine Drei-Mann-Party. Mit ein paar Kumpels aus der Uckermain. Oh, das ist ja echt beneidenswert. So sieht's aus. Also, wenn man die Art von Party kennt. Wir haben uns zufällig hier vorgestern getroffen. Und seitdem säufst du durch, oder wie? Blödsinn. Du klingst aber so, wie wenn du schon wieder fett gefeiert hättest, oder? Wir treiben uns hier einfach schön die Zeit. Hoch ohne Alkohol und so? Ja, logisch, tagsüber hoch ohne Alkohol. Ach, schön. Was ist habt ihr Bock vorbeizukommen oder was? Meine Brüllen ist ins Mikrofon, jetzt zerrt ja wie Sau. Sind hier so laut auf dem Weihnachtsmarkt. Auf dem Weihnachtsmarkt sind oh, die? Ist das eine Scheiße, wieso oder? Denn hier gibt's ordentlich Glühwein und so weiter. Heißt es, ich hab überhaupt gar keinen besonderen Anlass zum Feiern? So sieht das aus. Ja, heißt es, so sieht das aus. Ja, das war kein Anlass. Also ein bisschen historisches Bewusstsein fehlt dir aber auch, oder? Wieso ein Ditte? Was feiern denn wir denn zu Weihnachten? Jesus Geburtstag. Ach, der hat auch Geburtstag. Mir nicht, der Kumpel hier nämlich auch. Ach, dann feiert ihr da Geburtstag. Klar, ist immer ein richtig ordentlicher Feiertag. Ja. Wie oft feierten ihr den schon? Wie oft feiert ihr schon feiern? Seit wann? Na, wir haben uns erst letztes Jahr kennengelernt. Also, wie oft habt ihr den schon gefeiert? 2 Mal, oder? So sieht's aus. Wann ist denn ja das nächste Mal wieder? Naja, nächstes Jahr. Da kann ich allerdings nicht feiern, weil ich da meiner Frau versprochen habe, mit ihr in Kuba zu sein. Na, dann ist es ja doch kein ordentlicher Feiertag. Wieso denn? Ein ordentlicher Feiertag, den feiert man jedes Jahr, egal was ist. So, ja, was ist denn du? Kommt da vorbei oder nicht? Nee. Ey, mach doch mal, ist lustig hier, ein bisschen saufen, sie saufen. Sein. Und die Hoffnung, dass vielleicht mädchenmäßig noch was passiert, wa? Na, am ersten. Ja, wobei sind ja keine da. Ja, logisch, ist doch voll die Einflugschneise von den ganzen Kudamm-Diskotheken hier. Ehrlich? So sieht's aus. Der Weihnachtsmarkt am Kudamm hat mich eigentlich immer schon mal interessiert. Ja, klar. Na, also, kommt vorbei, ihr habt auch leckere Lebkuchenherzen. Ach, na, da freue ich mich ja schon drauf. Mhm. Wir sind hier am Pilsettenstand direkt neben dem Eingang von der Gedächtniskirche. Ja, wunderbar. Toll. Toll. Vergesst nicht Schal und Handschuhe, ist kalt. Okay, bis gleich. Vielen Dank für deinen Anruf. Schlüssel, Tabak, Geld, los, komm. Ja, ja. Freu mich schon auf den Glühwein. Und dann gibt's schön, dann gibt's so Windbeutel. Und so Rock. Windbeutel und so Likör. Und so.